unter den wehenden Schatten. Unsere Fahnen, die flattern im Wind. Wir folgen der Stimme der Allen. Ihre treue Nachkommen wir sind. Wir tragen das ewige Feuer, das in unseren Herzen hell brennt. Und das einzige Leitlicht ist immer unser Mentor, der Führer der Welt. Wir schützen das heilige Erbe, unsere Kirche und unsere Nation. Und wir nie alle Kämpfe vergessen, der befreiten Revolution. Denn der Tag kommt für das letzte Opfer und das traurige Schicksal erscheint. Unser Blut wird ein Sand in der Erde, unter einem geirrten Grabstein. Unter einem geirrten Grabstein. Wir sind hier allein, unsere geballten Kameraden sind bei uns. Wir lassen uns nie allein, unsere gefallenen Kameraden sind bei uns, sind bei uns. Unter den fliehenden Schatten, unsere Fallen, die flattern im Wind. Wir folgen der Stimme der Allen, ihre Treuen, Nachkommen wir sind. Wir tragen das ewige Feuer, das in unseren Herzen hell brennt. Und das einzige Leitlicht ist immer unser Mentor, der Führer der Welt. Unser Mentor, der Führer der Welt. Unser Mentor, der Führer der Welt, wenn der Tag kommt für das letzte Opfer und das traurige Schicksal erscheint, erscheint. Unser Blut wird ein Stein mit der Erde unter einem geirrten Grabstein. Wenn der Tag kommt für das letzte Opfer und das traurige Schicksal erscheint, erscheint. Unser Blut wird ein Sein mit der Erde unter einem geirrten Grabstein. Wir lassen uns nie allein, unsere gefallenen Kameraden.